Unter Veranstaltung des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas fand am 6. und 7. Dezember im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang das nationale wissenschaftlich-technische Seminar des Zweiges der Elektronik und Automatisierung statt. Daran nahmen teil die Lehrer, Forscher und Doktoranden aus verschiedenen Einheiten wie der Kim-Il-sung-Universität und der Staatlichen Akademie der Wissenschaften. Auf dem Seminar, das in Sektionen Kybernetik, Kybernetiksystem, Informationsmesstechnik und Elektronik geteilt stattfand, wurden mehr als 120 Dissertationen veröffentlicht. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Dissertationen wurden die Zertifikate und die entsprechenden Preise verliehen.